Du bist allein in einem großen Raum. Um dich herum ist nichts, nur die Leere und Zwielicht. Du kannst nicht erkennen, woher das Zwielicht kommt. Es ist kalt, du fühlst dich kalt. Wie lange bist du schon hier? Tage, Wochen, vielleicht Monate. Verputzt war, wurde dir klar. lassen.